1 Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter, Roffelkopter. Dennis. Reisebus. War voll öde im Reisebus. Hier fehlt voll Musik. Warte, ich mache eine Durchsage. Gott sei Dank habe ich meine Skeletor-Snake-Mountainburg mit Mikrofon dabei. Cool. Liebe Fahrgäste, wir stimmen jetzt ab. Soll ich auf meinem Handy Bravo-Hits anmachen oder das Bubble-Bobble-Theme? Bravo-Hits. Ah ja, eindeutig Bubble-Bobble. Gott sei Dank dauert die Fahrt nur 13 Stunden. Sie? Stört mich bitte nicht. Ich lese jetzt ein Buch. Was ist denn das? Vampire Diaries? Das Tagebuch eines Vampirs. Tag 1. Ich habe geschlafen. Tag 2. Ich habe geschlafen. Tag 3. Ich habe geschlafen. Voll realistisch. Manuel, nimm das Eis aus meinem Dekolleté. Ach Menno, immer schiebe ich bei Ed von Schleck zu weit hoch. Ich kleines Schüsselchen. Das ist ja genauso langweilig wie die Mondlandungsverschwörungstheorien von Kiffer Kai. Guck mal das Foto im Internet. Da spielen die Astronauten Pokémon Go, aber das gab's 1968 noch nicht. Das sind keine Astronauten. Und das ist nicht auf dem Mond, sondern im Park. Damit fängt der Fake ja schon an. Oh fuck, noch 13 Stunden Fahrt und wir haben unsere Karazzas vergessen. Was machst du da? Da steht doch im Notfall Scheibe einschlagen. Oh oh, ich glaube, der Busfahrer ist ziemlich sauer. Ja, weil die Bubble-Bobble-Musik zu Ende ist. Ich mach wieder an. Noob und Nerd. Auch im Netz. 1live.de